You know what's clutch? Zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal. Und ich bin Toni, hallo. Ja, grüß dich. Heute zweiter Teil von den Predictions, so die wir letzte Woche angefangen haben, also ich mit Nichwan. Heute Western Conference und die restlichen Awards. Ich würde sagen, ohne lange rumzulabern, fangen wir direkt mal an, wa? Genau, fangen wir mal an. Wen hast du denn auf 15 im Westen? Ich habe jetzt da mal die Jazz stehen. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, der Kader ist noch nicht richtig fertig. Es sind noch viele junge Spieler. Also da weiß man noch nicht genau, wer wo spielen wird. Wird Dante Exum irgendwie im Laufe der Saison dann starten, irgendwie auf der 2? Oder, also da sind noch viele Fragen offen. Und wird Rudy Gobert spielen, wird Favors oder irgendwie doch auf der 5 spielen, Enes Kanter auf der 5, also da sind noch viele Fragen offen und ich sehe sie allgemein als das schlechteste Team im Westen. Das mache ich mal kurz und knapp und schließe mich dir an, weil du hast eigentlich die Gründe schon ziemlich gut zusammengefasst. Auch keine Ahnung, ob das mit dem Frontcourt jetzt passt, was da jetzt so die Kombinationen sind. Gucken wir mal. Also ich finde die Jazz, aber ich glaube, das wissen sie auch selber, dass sie einfach noch so ein, zwei Jährchen vom, ja. Genau, ich glaube, das wird nicht schlimm sein für die, wenn die jetzt 15. werden im Westen. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt noch wieder einen hohen Draftpick kriegen und vielleicht mal jetzt so einen richtig guten Wing, der vielleicht dann auch so mit Gordon Hayward einigermaßen harmoniert, vielleicht wirklich so ein Spielertyp wie Jabari Parker, der einfach auf Scoring aus ist. Genau. Das wäre, glaube ich, ganz cool für die, vielleicht auch nochmal einen richtigen Point Guard, weil ich weiß nicht, Trey Burke, von dem halte ich eigentlich recht viel, ist halt aber so einer für die Zukunft. Dante Exum, hast du schon gesagt, ist eher ein Einser, eher ein Zweier. Also ist eine spannende Franchise, aber halt, glaube ich, noch nicht erfolgsversprechend im Moment. Genau, so sehe ich das auch. Gut, dann wen hast du auf der 14? Jetzt mache ich mich unbeliebt. Ich glaube, ich bin jetzt am Überlegen, ob das so wirklich so ist. Also ich habe so drei Teams, die ich einfach so auf einer Stufe sehe. Ich auch. Ich weiß jetzt nicht, bei wem ich mich unbeliebt mache. Ich sage jetzt mal, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Lakers, die ja so abhängig dann wären von einem Kobe irgendwie, dass, also ich weiß nicht, ob der gesund bleibt. Steve Nash, glaube ich, auch irgendwie nicht so richtig dran. Ich glaube, da kann echt viel schief gehen. Ich sag mal, wenn alle fit bleiben, dann traue ich denen schon zu, dass die ein bisschen weiter sich oben postieren können, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. So, ich mache mich jetzt mal unbeliebt und habe die Lakers auf 14. Und du? Ich mache mich jetzt bei dir unbeliebt, glaube ich. Ich habe die Sacramento Kings. ich weiß jetzt nicht genau, also man hat Boogie auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall, denke ich, auch nochmal einen Sprung machen und wird auch sehr gut spielen, aber ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie, also so richtig toll ist es jetzt nicht, was die da im Kader haben, ja. auf Power Forward, dann auf den Flügeln weiß man jetzt nicht, so auf Shooting Guard, wahrscheinlich wird der, na, wie heißt der nochmal? Nikstauskas bei McLemore. Ja, Ben McLemore wahrscheinlich spielen und da weiß man jetzt auch noch nicht, wird der jetzt einen großen Sprung machen oder nicht. Wie du schon gesagt hast, Stauskas ist ja eigentlich hauptsächlich fürs Shooting da, aber wie viel wird der spielen? Ich weiß es alles noch gar nicht so richtig. Ich glaube, die werden schon einige Spiele verlieren, deswegen habe ich die auf 14. Ich glaube, ein bisschen unglücklich. Habe ich mich jetzt, also ein bisschen unbeliebt bei dir habe ich mich jetzt gemacht? Nein, überhaupt nicht. Weil weißt du, was das Ding ist? Ich habe jetzt überlegt, also ich habe wirklich auch, ich hatte die beiden Franchises, ne? Und ich habe, das Problem ist, dass ich die Liste gemacht habe, die Lakers haben 14 gesetzt und ich habe wirklich vor 2 Stunden die Preview zu den Kings fertig geschrieben. Und dann habe ich den ganzen Morgen heute wirklich fast nur an den Kings analysiert und ich finde es Ich finde es so erschreckend, weil die haben nichts. Also sie haben in der Offensive haben sie im Grunde Rudy Gay und DeMarcus Cousins, die haben kein Ball-Movement oder hatten kein Ball-Movement. Vielleicht wird es ohne Isaiah Thomas besser, weiß ich nicht. Die haben keine Defense, die können rebounden und die haben 22 Punkte pro Spiel-Score dabei, aber sonst, Genau, das also ist. da fehlt mir einfach irgendwas. Ich weiß nicht, dass ich sie höher einstufen kann. Da fehlt mir echt irgendwas. Und ja, so muss ich leider sagen, 14 für Sacramento. Aber wie gesagt, so bei mir sind so die Plätze 14 bis 12, das sind für mich alles Teams, die auf einem Level sind. Von daher so, da soll man mich nicht Genau. drauf festnageln. Hab ich jetzt auch so. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dieselben Teams haben, Ja. aber bei mir kommt halt auf der 13 dann Lakers. Okay. Einfach aus dem Grund, ich denke mal, die haben einfach noch ein paar mehr Veteranen mit dabei. Eben Kobe wird jetzt nochmal alles geben, um auch Jordans Rekord zu brechen. Also beziehungsweise nicht, ist ja nicht Jordans Rekord, aber den dritten Platz, glaube ich, hat doch Jordan in Genau, der ja. All-Time-Scoring-List. Und ja, dann Steve Nash hat, glaube ich, wieder ein bisschen besser gespielt jetzt. Das muss man jetzt mal schauen, wie das jetzt ist mit seiner Verletzung. Ansonsten hat man Boozer, der kann da auch noch mal ein bisschen was bringen. Und ja, Nick Young wird auch noch mal, nachdem er von der Verletzung dann wahrscheinlich wieder zurückkommt, wird auch noch mal ein paar Punkte machen. Ich traue dem ein bisschen mehr zu als in Sacramento, aber ungefähr auf einer Stufe, so wie du schon gesagt hast. Ich traue denen Also auch mehr zu, wenn sie fit bleiben. So, das muss man einfach genau, sagen. also ich habe es jetzt mal, also mit der ganzen Tabelle sage ich jetzt schon von Anfang an, das ganze Ranking, Ja. das bezieht sich jetzt wirklich nur darauf, also wenn auch wirklich alle fit bleiben. Da habe ich jetzt mal die ganzen Verletzungen und sowas ausgeklammert. Okay. Ja, Gut, dann ich die habe da 12. die, ich habe da auf jeden Fall die Kings jetzt, also an 13. Okay. Ne? Und ja, an 12 habe ich jetzt die T-Wolves. Ich Minnesota. auch. Okay, ja, dann Genau, sind wir habe ich auch. uns da erneut einig. Gut, da Ja. braucht man, glaube ich, auch nicht so viel sagen, oder? Nee. Also, ja, Ich weiß nicht, ist, weil glaube ich. ich, ne. Ja, sag, ich weiß nicht, weil bei T-Wolves Ja. weiß ich nie so ganz, wo ich ansetzen soll. Es Ja, ist. es ist echt ein bisschen schwer. Ich glaube, dass die aber schon ein paar Spiele gewinnen werden. Also jetzt ein paar mehr als Lakers oder Sacramento. Weil einfach, ich denke mal, so viele junge Spieler, die wahrscheinlich auch sehr hungrig sind, sage ich jetzt mal. Und es sind auch sehr gute junge Spieler dabei halt. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Das Ganze kann auch komplett scheitern. Dann stehen wir ein bisschen dumm da. Aber. Ja, Stand jetzt würde ich sagen, so vielleicht auch ein bisschen mit bisschen Hoffnung auf 12 Timberwolves. Und das eben, wie du schon gesagt hast, 12 bis 14, alles so ungefähr auf einer Stufe. Und danach kommt, glaube ich, mit bisschen Abstand die Nummer 11. Wen hast du da? Ja, da jetzt erneut wieder, da habe ich wieder drei Teams, die so meiner Meinung nach mehr oder weniger auf einer Augenhöhe sind, wobei die 11 finde ich da noch ein bisschen, zumindest aktuell, rausfällt oder eher in der Außenseiterrolle ist, habe ich die Denver Nuggets. Einfach weil die so Okay. viele Verletzte in der vergangenen Saison haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt direkt, und ich glaube, einige sind sogar noch verletzt. Ich glaube, ein JJ Hickson ist noch nicht dabei. Ich glaube, irgendein anderer in der Rotation. Ich meine, Gallinari ist wieder dabei, das ist cool. Da freue ich mich auch persönlich drüber, aber ich glaube einfach nicht, dass das direkt Klick macht. Auch weil Brian Shaw da, glaube ich, erstmal eine Identität finden muss, was er da für ein Spiel spielt. Dieses Run and Gun hat er sich ja so ein bisschen gegen gewehrt. Also, ich glaube, bei Denver, die müssen sich noch ein bisschen finden, aber könnten dann zum Ende der Saison hinweg vielleicht mal eine kleine Serie starten. Und von daher, also ich habe sie jetzt auf 11, aber ich glaube, Playoffs wird schwierig. Wen hast du? Ja, ich habe da die Pelicans. Okay. Ich denke mal, die fallen bei dir auch in diese drei Teams, die du Genau. da genannt hast. Ja, ich habe da die Pelicans, weil ich, ja, da muss man jetzt auch erstmal schauen, wie weit es jetzt mit dem Backcourt da klappt, mit den beiden verletzungsanfälligen Backcourt, Point Guard und Shooting Guard. Und ja, auf der 3 ist auch so ein bisschen kleines Loch, würde ich Definitiv. jetzt mal sagen. Ja. Ich meine, so die zwei Big Mans, die sind schon echt, also vor allem defensiv wirklich brutal, muss man einfach so sagen. Aber ja, ich sehe da vor allem halt im Backcourt und auch auf der 3 noch ein bisschen ja, Lücken. Und deswegen habe ich sie jetzt von diesen drei Teams, die du jetzt genannt hast, wahrscheinlich haben wir die auch so Ja, ähnlich, kann sein. habe ich die jetzt mal ganz nach hinten gestellt. Okay. Die habe ich ein bisschen weiter vorne. Ich sage aber jetzt noch nicht wo, weil ich halt Vertrauen in die Defense habe. Weil ich denke mir so, Jrue Holiday, der kann auf der 1 einigermaßen gut was wegverteidigen und dann einfach den Frontcourt, den finde ich einfach defensiv, der könnte überragend sein, wirklich. Also die finde ich richtig spannend, die Kombination Aşık und Davis. Von daher, ich so als defensiv orientierter Mensch habe die jetzt einfach mal vor diese beiden Run-and-Gun-Teams in Anführungsstrichen gestellt. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Okay. gespoilert. Also auf der 10 habe Ja. ich Phoenix. Gut, ich habe auf der 10 Denver. Okay. Ja, einfach aus den Gründen, die du schon gesagt hast, ist ein bisschen schwierig, aber ich habe da, ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen Vertrauen in ein paar Spieler. Die sind auch ziemlich tief, also auch die zweite Garde wird ziemlich gut spielen, denke ich, auch gegen die anderen, die zweite Fünf der anderen Mannschaften. Und ja. Also warum ich die jetzt genau vor Pelicans habe, ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Gefühlsding. Ich weiß Genau. es nicht genau, aber das liegt alles so nah beieinander. Deswegen auf der 10 habe ich Denver. Okay. Gut, dann die 9 ist dann dementsprechend Phoenix bei dir, ne? Oder Ja, bin genau. ich. Okay. 9 habe ich Phoenix. Gut. Ja. Es ist, wie du schon im Podcast, beim Fast Break Podcast gesagt hast, ist mir alles ein bisschen zu Backcourt-lastig eigentlich, weil sonst hätte ich sie eigentlich in den Playoffs. Ich finde, im Frontcourt ist alles ein bisschen zu dünn. Man weiß jetzt auch nicht genau, wie sich jetzt Alex Len und wie die Morris Twins sich jetzt noch machen, also wie weit die sich jetzt noch entwickeln, was für einen Sprung die machen werden. Deswegen habe ich da noch nicht so großes Vertrauen und würde die jetzt noch nicht in den Playoffs sehen diese Saison. Dennoch würde ich sagen, einfach auch wegen dem Backcourt, dass die da so gut sind, haben wirklich sehr gute Spieler dabei, habe ich die jetzt auf 9. Gut, also wie gesagt, ich glaube auch, dass, also mit Denver mit Abstrichen, aber ich glaube so New Orleans und Phoenix, das könnten halt wirklich so die Teams sein, die von einer Verletzung bei irgendeinem, also von einer eklatanten Verletzung bei irgendeinem angedachten Playoff-Team profitieren könnten und dann sich da reinschieben. Den traue ich das beide eigentlich zu gleichen Teilen zu, einfach. Phoenix hat es schon bewiesen, New Orleans hat alle Anlagen eigentlich. Auf Gucken jeden wir Fall, mal. ja. Aber dann ja, haben wir auf jeden Fall alle 8 Playoff-Teams, die letztes Jahr auch schon dabei waren, sind jetzt bei uns auch wieder in den Playoffs drin, wenn mich nicht alles Genau, täuscht. genau. Cool. Wen hast du auf 8? Habe ich Portland. Okay. Ja, ich wusste auch nicht, also ich habe bei Portland dachte ich mir so, die haben Lillard, die haben Aldridge, zwei vor allem offensiv sehr, sehr starke Spieler. Und ich denke, dass es auch reichen wird für die Playoffs, weil eben wegen diesen beiden Spielern, dass die einfach beide so gut sind. Allerdings ist mir dann noch, also vor allem die Bank ist mir ein bisschen zu dünn. Sonst hätte ich die auch gern höher gestuft, aber deswegen bei mir leider nur auf Platz 8. Okay. Ja, auf Platz 8, also auf Platz 7 und 8 habe ich jetzt einfach so die beiden Teams, die für mich am dünnsten einfach besetzt sind und wo ich einfach auch denke, die sind wirklich nur eine Verletzung davon entfernt, wirklich böse hinzufallen. Es sind halt, also ich habe da jetzt halt die Houston Rockets. Ähnliche Begründung eigentlich wie bei Portland. Du hast Aldridge, du hast, nicht Aldridge, du hast Harden und Howard. Klar, die beiden liefern und die beiden tragen dich dann auch oder können dich tragen, ähnlich wie Lillard und Aldridge. Und die Situation ist eigentlich ähnlich. Du hast dann noch so einen, ja, ich weiß nicht, so einen Typen, der Dreier schießt und ein bisschen verteidigen kann, so Ariza und Batum. Da sehe ich auch Parallelen. Aber für mich ist Portland einfach in der Starting Five. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, in der Breite ein bisschen besser aufgestellt als Houston. Einfach, Houston hat für mich einen furchtbar dünnen Frontcourt. Gerade auch so auf der Ja. 4. Von daher glaube ich, dass Houston sich irgendwie mit Portland ein Rennen liefern wird. Aber ich habe jetzt Houston erstmal an 8. Und Portland dementsprechend an 7. Ja, bei mir ist es genau andersrum. Ich habe Okay. Houston auf 7, weil ich einfach, vielleicht hoffe ich mir das jetzt einfach mal, dass James Harden endlich mal die Defense spielt, die er spielen kann und Howard mal, vielleicht mal das Pick and Roll läuft mittlerweile und dass beide sich jetzt endlich mal von ihrem, ja, von diesem, wie soll ich sagen, also von diesem Egoismus mal trennen und teamdienlichen Basketball spielen. und das Beste für eben für die Mannschaft. Und wenn es dann heißt, dass du da Pick and Roll laufen musst, dann läufst du halt eben dein Pick and Roll zum Beispiel. Und das hoffe ich jetzt einfach, weil ich glaube, dass die beiden auch schlau genug sind und wissen, dass mit Chandler Parsons jetzt ein wichtiger Spieler weggegangen ist. Und dass die einfach auch in der Bank nicht mehr so viele Spieler haben. Das ist das Problem, finde ich. Und dass die jetzt einfach mehr zeigen müssen. Und das hoffe ich jetzt einfach mal, dass die eben mehr zeigen werden. Deswegen habe ich sie auf 7. Weil ich glaube noch nicht mal so, dass jetzt die Starting Five so, ja, also so wirklich geschwächt ist, weil ich denke einfach so, Trevor Ariza, er hat ja so diesen Ruf, wenn er im Contract Year ist, dann spielt er richtig gut. Letztes Jahr hat er auch in der Defensive meiner Meinung nach nicht wirklich 100% gegeben. Aber hat halt unfassbar gut den Dreier getroffen. Und ich glaube, das ist so das, was Houston will, was Houston braucht. Und also, ob das jetzt so ein krasses Downgrade war, zumindest jetzt in dieser Saison, ich rede jetzt nicht von in 2, 3 Jahren, wenn Parsons vielleicht so seine Prime erreicht hat. Aber ja, ich Ja, denke, also. Houston ist wirklich nur so Ashik Lin. Das sind so für mich echt so zwei Dinge, finde ich bitter, so dass man sich Genau. die ja für nichts hat abschwatzen lassen im Grunde, ne? Ja. Ja, also sehe ich das auch. Also, das ist mit Parsons meinte ich jetzt auch nur, weil Parsons, finde ich, so extrem vielseitig ist. Ja, das stimmt. Und der ist halt immer eine Option gewesen, sei es jetzt im Fastbreak oder sei es jetzt einfach, dass er sich mal in die Ecke stellt und Dreier wirft. Also er konnte halt vieles und ich glaube, der wird sich auch noch weiterentwickeln. Deswegen meinte ich auch eben für die Zukunft gedacht. Und mit Ashik und Lin hast du ja schon alles gesagt, also mehr braucht man auch nicht hinzufügen. So, ich habe, also jetzt haben wir gesagt, 7 und 8 haben wir geklärt, bei uns ist das genau umgekehrt. Verwirrend hier so ein bisschen alles, aber kriegen wir hin. Auf der 6, wen hast du da? Lass mich tippen, du hast die Grizzlies auf 6? Ja, habe ich. Ich habe Dallas auf 6. Oh, okay. Ja, ich habe Dallas auf 6. Weil ich kann da jetzt nichts Negatives an Dallas irgendwie aussetzen, aber für mich sind einfach die anderen 5 Teams besser. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ich komme dann zu den Begründungen bei den anderen 5 Teams. Warum hast du da die Grizzlies auf 6? Ja, weil ich einfach denke, so, das ist auch wieder so ein. Die Grizzlies, ich weiß halt nicht, so, die werden wahrscheinlich heimstark wieder sein. Die werden auch mit ihrer Defense halt eine Menge Spiele gewinnen, aber ich weiß halt nicht, ob dann immer Mike Conley so stark spielt, wie er auch in der vergangenen Saison über Phasen gespielt hat, immer gute Wurfquoten dann auch hatte. Was ist mit Marc Gasol? So verletzt sich da mal irgendeiner mal wieder? Ich weiß es nicht. Also im Grunde sind für mich, das haben wir ja auch schon im Fastbreak geklärt, also ich bin total verliebt schon seit 2 Jahren in die Grizzlies und wünsche ihnen irgendwie nur das Beste. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie halt jedes Spiel so behandeln wie die Serie gegen OKC und da einfach richtig Vollgas geben. So, das Ja. muss man mal gucken. Ja, genau. Also ich habe sie ein bisschen höher jetzt gestuft, Ja, aber genau. dazu kommen wir dann noch. Ach so, okay. Genau, dann Die 5. würden wir auf die 5 Genau. kommen. Da habe ich die Golden State Warriors. Habe ich auch. Also. Aus welchen Gründen, kannst du ja mal sagen. Ja, aus welchen Gründen? Ich glaube einfach. Also, ich weiß gar nicht, wo sie letztes Jahr gelandet sind. Ich glaube auf 6. Kann das? Nee, auf 6, Nicht auf 5. 5? Nee, nee, nee, nee, nicht auf 5. Auf 6, glaube Ja, ich, ja, doch. irgendwie sowas. Also, ich. Ja. Ja, Boah, wir sind sehr gut ja. vorbereitet, auf jeden Fall. Ja, nee, also ich habe jetzt die ganze Zeit meine Tabelle vor Augen und deswegen bin ich verwirrt. Nein, Houston war auf 4, Portland war auf 5 und dann war, glaube ich, Genau, Golden ja. State auf 6 dann sogar. Oder mein? Ja, ich Ist glaube jetzt schon. auch egal. Auf jeden Fall Ja. Golden State ist für mich einfach, ich glaube, die müssen jetzt erstmal auch das Spiel von Steve Kerr lernen oder verstehen, was er da machen will. Ich weiß jetzt auch nicht, dieses böse Wort Triangle, das ich jetzt langsam auch nicht mehr hören kann. Ich habe keine Ahnung, ob er da irgendwie sowas implementieren will. Wenn ja, braucht das natürlich seine Zeit. Aber ich glaube einfach, dass das Offensivsystem von den Warriors, das war in der vergangenen Saison nicht wirklich kreativ, sagen wir es mal so. Es hat trotzdem über weite Strecken funktioniert. Nur die haben sich halt sehr über die Defensive identifiziert. So, und da muss ich jetzt einfach mal sehen, weil das ist für mich die laufende Gefahr, dass das so eine Eintagsfliege gewesen ist. Weil ich weiß nicht, inwiefern Mark Jackson da viel Anteil hatte. Kann Andrew Bogut fit bleiben? Was ist mit so einem Draymond Green? Kriegt der ein paar mehr Minuten etc.? Inwiefern wird ihr Iguodalas Rolle beschnitten, was auch schon mal Thema war in der Offseason? Was ich total bescheuert finde, wenn man ihn nicht starten lassen würde, wenn mal davon abgesehen. Aber ja, also da sind für mich noch so ein paar Fragezeichen, weil ansonsten finde ich halt, dass die Golden State Warriors so mit die beste Starting Five der Liga haben und auch das furchtbar gut zusammenpasst alles. Auf jeden Aber Fall. Und vor allem hat man ja jetzt nochmal einen Klay Thompson, der sich wahrscheinlich jetzt nochmal ein Stück gesteigert hat. hoffentlich ja. Curry wahrscheinlich auch, obwohl ich weiß jetzt nicht genau, wie viel da jetzt noch Luft nach oben ist bei ihm, aber er hat sich auch bestimmt gesteigert. Und wenn alle fit bleiben, haben sie, wie du schon gesagt hast, eine sehr gute Starting Five. Und auch ja, auf der Bank Harrison Barnes. Livingston, Green, das sind Genau. alles Genau, Leute, die genau. liefern können. Auf jeden Fall. Ach ja, und die Backup-Center-Position, da muss man halt sehen. Das habe ich, Da. glaube ich, irgendwann auch mal gesagt. Also, Ja. Festus Ezeli, ich weiß nicht. Bei so Ist einem bisschen. verletzungsanfälligen Fan-Center wie Bogut. Ja, auf jeden Fall. Ist ein bisschen dünn Ja. nach Bogut, auf jeden Fall. Okay. Dann auf 4. Ich traue mich gar nicht, meine 4 zu sagen, deswegen will ich, dass du deine zuerst sagst. Ich traue es mich auch nicht so wirklich, aber da habe ich die Grizzlies. Okay. Einfach, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach auch nur so eine Vorliebe von mir. Die Grizzlies, ich liebe die Grizzlies über alles im Westen. Und ich glaube einfach, dass Gasol, Conley, Zebo von der Bank, Vince Carter, also die werden sich auf jeden Fall über die Defensive definieren, aber ich glaube, offensiv werden sie auch wieder durchschnittlich und beziehungsweise ein bisschen überdurchschnittlich, hoffe ich jetzt Ja. mal. Einfach jetzt, weil Poindexter jetzt kommt, zurückkommt, Vince Carter, ja. Bei mir sind die Grizzlies aber ein bisschen viel mehr mit Hoffnung verbunden, deswegen, wenn die Leute jetzt die Grizzlies weiter unten haben, nehme ich denen das jetzt auch nicht übel. Ja, das wäre so meine Erklärung. Ja, ich habe jetzt, also ich habe auch hier halt so, glaube ich, so das Kontroverseste, was ich hätte machen können, aber Lass mich raten. ja, rate mal. Die Spurs? Ja. Okay. Ich guck mal, das Ding ist so, jeder weiß, wie gut die Spurs sein können und jeder weiß auch, dass die Spurs eh wieder in den Playoffs gut sein werden. Das habe ich nur, also wenn ich mir das mal so angucke, in der letzten Saison, du hast, obwohl Minuten schon ein bisschen beschnitten worden sind in der Regular Season, hast du aber gemerkt, dass die Spurs unbedingt diesen First Seed haben wollten. Die wollten nicht nochmal in den Finals in Miami Game 6 haben, wenn Ray Allen ein Dreier trifft und das ganze AAA da Kopf steht. So, ich glaube, das wollten die in der letzten Saison unbedingt verhindern, weil die da bei den Finals, was war das dann, 2012, so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, irgendwie habe ich, also ich hatte immer so das Gefühl, die hatten so einen richtigen Drive dahinter, nochmal an die Eins zu kommen. Und ich glaube, der ist jetzt einfach wieder so ein bisschen weg. Ich glaube, Diao hat jetzt wieder so ein bisschen, ja, ein paar Baguettes gegessen, ein bisschen Rotwein getrunken, weiß ich nicht, mal gucken, wie der in Form kommt. Manu, weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, das wird jetzt auch so langsam bergab mit ihm gehen, auch wenn ich mich das schwer traut zu sagen, nach dem Comeback aus dem letzten Jahr. Ja, und für Tim Duncan muss es irgendwann auch mal Schluss sein. Also, ich glaube, die Spurs werden weiterhin richtig gut werden, aber ich glaube auch mal, dass sie jetzt ein bisschen Verletzungssorgen haben werden. Mit Patty Mills haben sie jetzt auch schon einen Backup-Point Guard, der verletzt ist. Und ich glaube, also, mustergültige Franchise, aber irgendwann ist auch mal, also, 50 Siege sind zwar noch drin, aber ich glaube halt nicht, dass die jedes Spiel wirklich Vollgas geben und, deswegen habe ich sie nur als zweitbestes Team in Texas, was sehr kontrovers ist, ich weiß. Ja, aber also ich habe auch richtig geraten, von daher, ich habe Ja. es fast schon geahnt. Wen hast du? Gut. Ach nee, du hast auf 4 die Grizzlies, auf Genau. 3 sind wir dann Auf jetzt. drei. So, jetzt werden mich wahrscheinlich auch wieder alle hassen. Und du wahrscheinlich wirst mich auch nicht verstehen, aber da habe ich die Clippers. Warum soll ich die nicht verstehen? Das ist auch alles gut, also. Weil wahrscheinlich die Clippers, also viele haben wahrscheinlich die Clippers weiter vorne. Ich denke jetzt mal auf 1 oder 2. Ja. Ich habe aber die Clippers irgendwie wieder auf der 3. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie. Ich glaube, dass sie wieder sehr, sehr gut sein werden, vor allem offensiv. Defensiv muss man jetzt auch mal schauen. Sind sie wahrscheinlich jetzt auch nicht die Besten jetzt wieder. Ja. Aber ich meine, Platz 3 ist ja immer noch sehr gut im Westen. Also Klar. ich sehe halt einfach nur die anderen beiden, Oklahoma und Spurs, vor ihnen. Und ja, also was ne wirklich viel Negatives gibt es da jetzt nicht zu sagen. Ich finde halt einfach nur die anderen Mannschaften besser. Kann ich definitiv verstehen. Für mich spielt halt so bei den Clippers, das kann, also ich kann jetzt mal sagen, ich habe sie höher als du. Und da bin ich jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen Mainstream, weil das die Allgemeinheit, schätze ich, auch so getippt hat. Ich glaube, also, weißt du, jetzt neuer Besitzer, du hast dieses ganze Drama, hast jetzt den Kopf frei, du hast Doc Rivers, glaube ich, mit einer neuen Position ausgestattet, hast jetzt mit Spencer Hawes eine Verpflichtung, die übertrieben gut gewesen ist. Ja, und keine Ahnung, also Blake Griffin wird tendenziell nicht schlechter, sage ich mal. Also ich glaube, der wird in der nächsten Saison auch wieder, ja, viele überraschen. Einfach die ihm das am Draft Day, wann war es, 2010 oder so, nicht zugetraut haben. Dass er Ja, mal mehr, Stichwort Corner 3. genau, Corner 3, mehr als nur ein Dunker ist, Midrange-Game. Vielleicht ein paar Post-Moves so, also vielleicht ein paar konventionellere Post-Moves. Er ist ja sehr unkonventionell, finde ich, im Post. Dreht sich irgendwie wie eine Ballerina die ganze Zeit durch die Gegend und taucht dann irgendwas raus. Also ich meine, mir gefällt's. Ich weiß nicht, was alle mal mit Blake Griffin haben. Ich bin total, nicht von Tag 1 bin ich nicht Fan, aber so spätestens seit letzter Saison so ist halt sehr in meiner Gunst gestiegen. Ja, also da komme ich da gleich vielleicht nochmal drauf, aber ich habe da jetzt Genau. Dallas, einfach weil das Einzige, was den Dallas Mavericks in der letzten Saison gefehlt hat, war eine vernünftige Defense, sage ich jetzt mal. Also in den Playoffs ist es nicht so schwerwiegend gewesen, weil man die Spurs halt einfach in diese Mismatches reingezwungen hat. Das hat gepasst, aber über die Regular Season hat man das echt extrem gemerkt. Sam Ellinger mag vielleicht ein bisschen unterbewertet sein, aber eins weiß ich halt, ich weiß, dass Tyson Chandler einfach immer noch einer der besten Ringbeschützer der Liga ist und von daher Alvaro Camino hat man bekommen. Auf der 1 ist man viel besser aufgestellt, würde ich sagen, in der Breite. Also passt. Ich habe die. Ich ist wahrscheinlich eins dieser Teams, die man anfängt zu analysieren und dann überanalysiert man und redet sich dann alles schön. Aber ja, Dallas ist für mich das beste Team in der Regular Season in Texas. Aber die Spurs werden die im Zweifel auf jeden Fall in den Playoffs raushauen. So nicht falsch verstehen. Okay. So, 2. Gut, zwei. Da habe ich jetzt die Spurs. Und zwar, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass egal wer bei den Spurs spielt, ich meine, die Minuten waren schon eh limitiert letztes Jahr, das hat man gesehen, die haben eh nur noch sehr wenige Minuten gespielt, die Big Three. Leonard wird einen Sprung machen, denke ich mal. Und die anderen werden jetzt wahrscheinlich über die Saison wahrscheinlich auch ihren Sprung machen. Also die ganzen Bankspieler jetzt mal, wenn Patty Mills wieder fit ist, ist auch ein sehr guter Point Guard. Und also irgendwie habe ich bei denen das Gefühl, da kann spielen, wer will, und die gewinnen trotzdem die ganzen Spiele. Deswegen, das ist wirklich auch so ein Gefühlsding bei denen. Ich hab's letztes Jahr, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie wieder Erster sind, aber das haben sie geschafft. Und dieses Jahr sind die Ziele ja wieder dieselben. Wieder auf jeden Fall Erster sein, falls man in die Finals kommt, Heimrecht. Ja. Ich, wie Deswegen habe ich gesagt, die ich Spurs verstehe auf 2. das. Ich verstehe das total und ich werde mich wieder im April wahrscheinlich ohrfeigen, weil ich fange jedes Jahr an, irgendwann werden die Spurs mal weniger als 50 Spiele gewinnen. Das glaube ich noch nicht mal. Aber ich glaube halt einfach, weiß ich nicht. Eins, haben sie da Bock drauf? Können sie überhaupt so viel oder wollen sie so viel? Weiß ich nicht. Aber Ja, die es ist Qualität auf haben jeden sie. Fall, genau, und wie schon gesagt, also wirklich, bei denen habe ich echt so das Gefühl, jeder kann spielen und die gewinnen alles, die Genau. gewinnen Das trotzdem, ist so. und das ist einfach so ein System, einfach, was sich so etabliert hat. Deswegen, Ja, da habe gut. ich deine 1 dann an der 2, die Thunder. Jetzt kann man ja auch sagen, Breaking News, ne? KD wird Ja. jetzt bis zu 2 Monate fehlen. Mal gucken, wann nehmen wir das auf? Am 12.10. Das heißt, Anfang Dezember könnte man mit ihm rechnen. Ist jetzt natürlich kein Beinbruch. Das hat man letztes Jahr auch geregelt bekommen, als Westbrook mal ausgefallen ist. Aber ich glaube, da lässt man schon so ein paar Siege eventuell liegen. Gerade halt auch, weil es dann defensiv wahrscheinlich nicht so doll ist. Ich glaube, offensiv können sie das noch gut auffangen. Aber wen lässt jetzt auf der 3 starten, frage ich mich auch so bis dahin. Perry Jones? Stimmt. Ich weiß Habe ich es jetzt nicht. gar Vor allem, als ich jetzt dieses Ranking hier gemacht habe, habe ich noch nichts von der Verletzung gewusst. Ich habe es, ja gut, ich meine, das kann sich wahrscheinlich ändern. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das jetzt überhaupt auffangen können auf der 3, dass Kevin Durant weg ist. Aber ich denke mal schon, dass sie auf jeden Fall genügend Spiele gewinnen werden. Also vor allem habe ich das Gefühl, dass Westbrook überdrehen wird, einfach nächste Saison. Und also was der dann, wie viele Punkte der dann erzielen wird und sowas. Also es wird schon spannend sein, das zu beobachten, denke ich. Ja, was hast du noch zu den OKC, was hast du noch zu Oklahoma zu sagen? Keine Ahnung, es ist überfällig, dass diese Big Three einen Titel holt, meiner Meinung nach. Also es muss jetzt Ja. einfach auch langsam mal passieren. Es kann sogar sein, ich will jetzt nicht irgendwie anfangen hier, das mir wieder auch schön zu reden, die Verletzung, aber es wäre doch jetzt mal schön, wenn wirklich, ähnlich wie bei Reggie Jackson in der vergangenen Saison, einfach jetzt einer von diesen Young Guns diese Lücke versucht zu füllen, ein bisschen scored, sich ein bisschen in Groove, reingrooved, wie auch immer, so Rhythmus findet. Und dann einfach von der Bank, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann auch produzieren kann, wenn es drauf ankommt. Weißt du, was ich meine? Also einfach, Ja, dass man jetzt, also das Beste wirklich aus dieser Scheiß, in Anführungsstrichen, Verletzung macht und dann in den Playoffs einfach mal komplett ausrastet und einfach einen Rollenspieler dann zumindest mehr hat, der produktiv sein kann. Bei KD ja. können wir auch auf die 4 stellen, das ist jetzt nicht das Problem. Du kannst mit Ibaka, KD, spielst einen ultraschnellen Small Ball und wenn du dann noch einen jungen Typen da hast, der sich über die Regular Season ein bisschen Selbstvertrauen geholt hat, dann kann das, glaube ich, nicht schaden in Auf den jeden Fall, Playoffs. also ich hoffe jetzt mal, dass auch Reggie Jackson, was heißt ich hoffe, also ich glaube es, dass er auf jeden Fall nochmal den entscheidenden Sprung macht und auch genügend Minuten abgreift. Und auch vielleicht Lamb und Steven Adams und so. Also ich denke mal, dass die auf jeden Fall noch einen Sprung machen, hoffe ich. Damit das jetzt nicht alles von den Big Three jetzt abhängig ist. Und ja, also wie gesagt, mein Ranking wurde vor der Verletzungsmeldung erstellt, deswegen Ja, meins auch, aber ich bleib dabei. könnte es Abweichungen geben. Ja. Ja. Okay. Ja, an Gut. eins habe ich ja schon gesagt, ne? Genau. Clippers. Haben wir jetzt auch schon drüber geredet und du hast dann die Thunder an eins. Genau. Also haben wir es eigentlich durch jetzt. Läuft. So, Jo. Awards. Awards. Wer ist denn dein heißester Anwärter auf den Coach of the Year Award? Da gehe ich jetzt mal, also ja, ich sag jetzt einfach mal Thibs. Ich denke mal jetzt, dass die Bulls auch wieder eine sehr gute Saison spielen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie Erster werden im Osten und dass man eben jetzt dann diesen Award dann auch eben gibt. Vielleicht liegt es auch wieder nur daran, weil ich Bulls-Fan bin und es mir auch ein bisschen erhoffe, aber Thibodeau ist auf jeden Fall ein guter Coach. Ich glaube, das braucht man jetzt gar nicht irgendwie streitig machen. Und ja, wen hast du da? Ich habe, ja, also weil auch Coach of the Year häufig an dem Erfolg der Franchise gebunden ist, ne, habe ich halt jetzt hier mal Doc Rivers stehen. Ist ja, glaube ich, eine ähnliche Schule wie Thibodeau. Alle hatten mal in Boston, hatten die, glaube ich, mal was miteinander zu tun, ne? Genau, in Assistant, Boston. ja. Ja, Doc Rivers, weil ich einfach glaube, dass die Clippers zumindest in der Regular Season, in den Playoffs müssen wir mal gucken, in der Regular Season eine Macht sein werden und dann glaube ich, dass es ihn definitiv qualifizieren wird. Auf jeden Ansonsten, Fall. wen haben wir noch? Also üblichen Verdächtigen dann, ne? Trainer der Cavs, OKC, Pop, Und ehemaliger. Pop könnte man es eigentlich jedes Jahr geben, aber Genau. ja, Doc Rivers habe ich hier tatsächlich auch stehen, aber in Okay. Klammern. Okay. Ah, ich habe einfach Tipps wahrscheinlich nur deswegen vorgezogen, weil er eben der Coach der Bulls ist. Ja, ist ja auch legitim, aber so kommen wir uns nicht in die Quere, das passt dann ja. Ja, auf jeden Fall. Okay. So, dann. Das wär's. Oh, dann kommen wir zu den Rookies. Spannend. Genau, da darfst du mal anfangen. Sehr freundlich. Ich weiß es aber voll nicht. Das ist auch wieder so eine Sache. Ich habe so viel College-Material im Vorfeld der Draft geguckt und ich habe irgendwie bei jedem Spieler so ein paar Sachen, die ich cool finde und einige, die ich überhaupt nicht cool finde. Wer ist jetzt so in der besten Situation? Ich denke mir so, da hast du so einen Wiggins, da hast du einen Parker und dann wird es auch schon wieder eng. Zumindest bei den Top 10 Picks. Ja, auf Embiid jeden Fall. verletzt, Aaron Gordon, glaube ich nicht, dass er starten wird. Exum glaube ich nicht, dass er starten wird. Smart ebenfalls, Randle ebenfalls. Stauskas, Aber Conley? Ich weiß es nicht. Also. vielleicht, also kann ich jetzt noch meinen Namen in den Raum Ja, werfen. klar. No Noel? Fragezeichen. Stimmt, ja, den habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ja, Nerlens klar. Noel. Also Ja. er wird auf jeden Fall viel spielen und er wird, denke ich, jetzt auch mal relativ gut spielen. Ob es jetzt für einen Rookie of the Year reicht, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe jetzt da bei den Rookies habe ich jetzt mal dastehen, Noel oder Parker, weil ich einfach glaube, Parker, ich habe jetzt auch nochmal heute Nacht das Spiel gegen die Bulls geschaut. Also er hatte Jimmy Butler als Verteidiger gegen sich und hat sich trotzdem sehr gut gemacht. Also er ist wirklich auch wie er am Korb so mit Kontakt eben abschließen kann und sowas. Er ist wirklich einer der Rookies, die dem NBA-Spiel wirklich am nächsten sind, also die am weitesten entwickelt sind. Ja. Und er wird auch, denke ich, viel spielen, oder? Was denkst du? Eben, das ist das jetzt. Also ich meine, ich wollte jetzt nicht alle Kandidaten dir schon vorwegnehmen irgendwie, aber ich wollte einfach verdeutlichen, hast du wirklich von Platz 3 bis dann zur 9 wahrscheinlich keinen haben wirst, der startet bzw. verletzt ist. Das ist halt so ein bisschen, ja, schwierig. Also klar, die ersten beiden müssen eigentlich auch auf der Liste sein. Andrew Wiggins hat jetzt auch angedeutet, dass er gut 15 Punkte direkt von vornherein im Schnitt scoren kann, was ja immer relativ von Vorteil ist, wenn man Rookie of the Year werden will. Aber Parker ist für mich auch einer, der ist also offensiv ist er ja Offensiv, krass. ja. Und da wird ja hauptsächlich eh nur auf Offensive geachtet. Klar, Also, ja. ja, ich habe da jetzt Parker stehen. Wiggins, ich könnte es mir auch bei ihm vorstellen. Allerdings weiß ich dann noch nicht genau, wie es da jetzt mit den Minuten ist auf dem Flügel. Weil da wird es, denke ich, ziemlich viele Überschneidungen geben, wenn da nicht noch ein Trade oder sowas kommt. Das Wenn stimmt. man wirklich jeden versucht, irgendwie spielen zu lassen und wenn man vielleicht jetzt irgendwie Kevin Martin noch irgendwie so traden will oder sowas, dann muss man den ja auch irgendwie spielen lassen, um sein Marktwert relativ hoch zu halten. Und deswegen denke ich, da wird es mit den Minuten vielleicht ein bisschen enger, aber auf jeden Fall, der ist da auch mit drin. Also die drei, Noel, Parker, Wiggins, habe ich jetzt mal aufgeschrieben. Ich gehe aber trotzdem mit Parker, einfach Okay. weil ich ihn so geil finde. Ich auch. No Noel habe ich homo jetzt übrigens. vergessen. No. Ja. Ich finde Noels Frisur geil, aber auch nur Homo. Nee, also ich habe, wie gesagt, Noel habe ich jetzt irgendwie komplett außen vor gelassen. Ich habe, meine Liste sieht ähnlich aus. Also ich habe Parker an 1. Ich habe dann eine Überraschung an 2. Komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Und dann halt Wiggins an 3 aus den von dir angesprochenen Gründen. Weißt du, ich glaube, dass Alfred Payton definitiv starten wird, was für Stat-Sammeln wahrscheinlich nicht schlecht sein wird. Dann ist er zusätzlich noch irgendwie ein cooler Typ und jemand, der wahrscheinlich ja, bei den Leuten hängen bleibt, sage ich jetzt mal, aufgrund Hat seiner geile Haare Frisur, auch, auf genau. jeden Fall. Kann passen, kann auch zumindest zweistellig punkten, das würde ich ihm schon zutrauen, wenn er starten würde. Und Und der, rebounden kann er genau, auch. das wollte ich sagen, also der ist Achso, im sorry. Grunde, nee, das ist ja kein Problem. Spielaufbau teilt er sich mit Oladipo, das ist, glaube ich, relativ sicher. Das kann aber auch ein Segen für ihn sein, weil er einfach dann nicht, weiß ich nicht, 4 Turnover pro Spiel averagen wird. Ja, auf jeden Fall. Von Aber daher, es ist also für ihn. ihn habe ich so als Dark Horse, würde ich sagen. Ja, klingt logisch auf jeden Fall. Aber da halt für mich muss einfach ein Rookie of the Year, also damit er irgendwie raussticht. Also ist jetzt nicht wegen mir jetzt, sondern für die ganzen Journalisten, damit er da ein bisschen raussticht, muss er auch viele Punkte erzielen. Und das Ja, sehe ich bei Alfred Payton nicht so wirklich. das ist richtig. Ich denke mal, das ist halt, er wird rebounden, also überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Point Guards, denke ich mal. Vielleicht jetzt noch nicht jetzt, aber halt in Zukunft meine ich. Also es ist nur auf jeden Fall ein guter Rebounder. Er wird Assists verteilen und eben wie du schon gesagt hast, mit Oladipo, dem Backcourt, also vor allem defensiv ist es sehr stark. Ja, ich finde den Typen auch geil, also mit den Haaren und so auf jeden Fall, ist ein cooler Typ. Aber leider, ich habe ihn jetzt mal nicht so oben, weit oben. Also viele haben ja auch gesagt, vielleicht mit McDermott, aber der wird auch nicht viele Minuten, also nicht die Minuten bekommen, die er bräuchte, Ist das um Problem. da irgendwie oben mit zu sein. Und bei ihm fehlt es mir auch so ein bisschen, dass er noch ein bisschen zu langsam ist im Spiel. Ja. Wie sieht es mit Mirotic aus? Also erstes Mirotic. Preseason-Spiel war doch recht ordentlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also er ist da komplett abgegangen. Einfach ein Pull-up-Three in Transition. Und dann der Chestbump auf dem Ja, Gegner hinten, war cool. was er da gezeigt hat, richtig stark. Aber ich weiß nicht, also der muss auf jeden Fall noch viel, viel, viel an seinem Spiel arbeiten, weil das einfach noch für die NBA ist ja noch. Also ist ein bisschen so ein Ballstopper. Also immer wenn der Ball zu ihm kommt, geht's irgendwie, muss er erstmal kurz überlegen, wo geht's jetzt weiter und wo muss ich jetzt den Ball hinpassen, werfe ich lieber oder nicht. Und dann ganz, wenn er mal ganz weit offen steht, wo er mal wirklich einen Dreier nehmen könnte, passt er wieder ungünstig. Also auf jeden Fall vom Talent her ja, aber einfach von den Minuten her und auch von dem aktuellen, bis er sich dran gewöhnt an den NBA-Basketball, denke ich nicht, dass er da ganz weit oben mit in der ja, in der Konversation ist, denke ich nicht. Ja, also wie gesagt, so diese Talente aus Europa, keine Ahnung. Also Bogdanovic wird jetzt wahrscheinlich sogar für die Nets starten, so wie es aussieht. Aber glaube ich auch nicht so, dass er einfach, ich finde, so Europäer werden immer so als unsexy dargestellt, weißt du? Ich kann das so ganz schlecht erklären, aber die ganzen Journalisten kennen die ganzen Dudes schon alle vom College und die verfolgen die wahrscheinlich schon seit Jahren. Und ich finde, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so. Jetzt, obwohl wir ziemlich viele starke Europäer in ihrem ersten Jahr drüben haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass da auch nur einer irgendwie großartig für Furore sorgen wird. Leider. Auf jeden Fall. Wäre mal Hast cool. hat Bogdanovic eigentlich auch in den Preseason Games jetzt gestartet, oder? Im ersten zumindest, das zweite war ja heute Morgen wann war das? Um 7 Uhr früh hat es angefangen. Da war ich leider noch im Land der Träume. Da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Aber im Okay. ersten war Starter und war auch relativ ordentlich, also so ein paar Aktionen waren vernünftig, ja. Hat ja auch bei der WM überzeugt, also Genau. ist ein guter Spieler auf jeden Fall. Ja. Gut. Gut. Da haben wir als nächstes. Jetzt muss ich mal kurz meine Liste aufrufen. Ach ja, der Sixth Man. Der Six Man. Gut. Ja, also wieder mal bisschen Hoffnung, bisschen Bulls-Bonus. Ich habe jetzt mal Taj Gibson. Okay. Weil jetzt auch in der Preseason habe ich jetzt auch mal die Spiele geschaut. Also Taj Gibson ist wirklich vor allem, er hat sich so gesteigert, jetzt übertrieben in den letzten 2 Jahren. Hat sich jetzt noch mal ein paar Post-Moves noch dazu geholt in sein Skillset. Hat wirklich, solange er noch gegen Monroe und Smith gespielt hat, die wirklich dominiert im Detroit-Spiel. Wirft sehr, sehr gute Quoten bis jetzt. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass es sich auch übertragen lässt auf die Saison. Und vor allem, er wird, denke ich, auch viel spielen, weil erstens passt perfekt in das System von Thibodeau, defensiv sehr stark, offensiv verbessert, reboundet, blockt, alles drum und dran. Und ja, ich hoffe einfach auch, dass also er wird spielen auf jeden Fall, weil ich denke mal, Gasol und Noah ist jetzt auch ein bisschen mit seinem Knie, da wird auch ein bisschen, die Minuten werden auch ein bisschen knapper. Und ihn habe ich jetzt mal als Six Man. Allerdings weiß man immer natürlich nicht, wie Crawford spielen wird. Der ist da auch auf jeden Fall immer mit drin in der Konversation. Definitiv. Aber Tasch, gut, dass du es angesprochen hast. Ich hätte mit dir wahrscheinlich privat gleich nochmal drüber geredet. Also, es hat, glaube ich, der Kommentator auch gestern gesagt, beim Preseason Game. Ja, also kam die Liga, hatte irgendwie Range, hatte also in der Offensive ein bisschen Wurfrange, hatte Verteidigung. Aber was er da mittlerweile auch im Post macht und dass er so agil ist und auch hasselt und so Energie einfach bringt, ich finde, also Tasch Gibson, ich hatte ihn bis zur letzten Saison echt kaum auf dem Schirm. Aber das ist jetzt vorbei. Also ich freue mich da übertrieben drauf, auf die nächste Saison auch ihn nochmal zu sehen. Ich würde es ihm gönnen. Ja, es ist auf jeden Fall eine krasse Steigerung. Also muss man jetzt objektiv einfach anerkennen, wie der sich gesteigert hat. Also wie der gearbeitet hat an seinem Körper, dass er so muskulös noch geworden ist, an seinen Post-Moves. Konnte immer schon ein bisschen werfen und jetzt auch effizienter. Ja, aber wen hast du denn du auf deiner Sixth-Man-Position? Ja, ich habe da einen Spieler, der letzte Saison Starter war und über 20 Punkte geaveraged hat, was ich denke ich mal dann positiv auswirken wird, wenn er dann nur noch ja, gegen die Second Unit des Gegners spielen wird oder vielleicht in der Crunch Time auch auf dem Parkett stehen wird. Das ist halt Isaiah Thomas von den Ha, Suns. Den habe ich auch da stehen. Echt, okay. Aber, also, den habe ich an dritter Stelle. Also Taj, Crawford und Ah, Reza. okay. Ja, ich meine, Tasche und Crawford waren jetzt auch so die üblichen Verdächtigen so aus dem vergangenen Jahr. Ich finde, dass der Thomas kommt jetzt da einfach nochmal dazu. Der gesellt sich da jetzt wahrscheinlich in die Favoriten- oder in die Mitfavoritenrolle, sage ich mal so. Auf jeden Weil Fall. der Typ, der kann offensiv einfach produzieren. Der ist für mich ist er eigentlich gut aufgehoben als sechster Mann. Seine Spielzeit sollte nicht allzu limitiert sein, so, weil ich denke, für 20 Minuten wäre er zu schade. Aber so in dieser Ryan Anderson-Rolle zum Beispiel, der übrigens auch für mich ein Ah ja, Kandidat wäre, stimmt. einfach von der Bank zu kommen gegen die Second Unit des Gegners und in der Crunch Time dann einfach auch auf dem Parkett zu stehen. Bedrohung von außen, offensiv einfach gucken, was da drin ist. Wird in Ja, Phoenix schwierig, glaube ich, aber gucken wir mal, vielleicht lässt er dann mal ein Bledsoe bei ihm aufbauen. war so bei mir das Fragezeichen mehr so in Richtung, wie viele Minuten wird er bekommen, Ja. weil eben, wie wir schon vorhin gesagt haben, der Backcourt ist einfach wirklich randvoll. Und wie man da jetzt, vor allem jetzt, also wie man da jetzt spielt und wie viele Minuten er da auf jeden Fall bekommt. Ich denke, wenn er genug Minuten bekommt, wird er abliefern und auch sehr, sehr gut. Und ich hoffe einfach von Jeff Hornacek, dass er da das so weit regelt, dass er auf jeden Fall in diese Konversation mit reinkommen kann. Sehe ich dann Genau. auch ähnlich. So. Hast du sonst noch irgendwelche vielleicht, wo man denken könnte, dass sie Ryan noch zu Six Anderson Man? ist Ja, halt stimmt. einer, den ich hätte. Boah, ich hätte auch gerne Nick Young gesagt, aber das kriege ich. Das, nee. Also erstmal ist er verletzt und zweitens, wie viel Touches kriegt er wirklich, wenn er zusammen mit Kobe auf dem Platz steht? Ja. Und wie gut ist er? Also er ist ja einfach auch nicht gut. Er hat jetzt in der letzten Saison, glaube ich, 18 Punkte aufgelegt im Schnitt oder sowas. Wenn mich nicht alles täuscht, das ist natürlich eine Sache, okay, von der Bank ist das gut, aber wenn man sich ihn mal spielen guckt, anguckt, dann ist es, also muss man auch öfters mal mit dem Kopf schütteln, was er da macht. Aber immerhin Zahlen wird er wohl bringen. Ansonsten weiß ich nicht, hast du noch einen, den ich jetzt vergessen Nee, also ich hätte jetzt nur die drei, aber ich wollte noch mal wissen, vielleicht hast habe? du jetzt noch jemanden, wo ich mir denke, aha, gut, den hätte ich noch mit reinnehmen müssen, wie bei Ryan Anderson. Wie denkst du, werden seine Minuten sein? Weil man hat ja da schon ziemlich großen Das stimmt, ja. Frontcourt. Ich glaube, dass Aschi keiner für die Crunch Time ist. Ich glaube, dass Wegen dann wegen der Freiwürfe Freiwurfschwäche. und genau und offensiv generell. Du hast halt, Anthony Davis könnte ja theoretisch dem Team das geben, was Aschi, sage ich jetzt mal, macht. Also er kann verteidigen, Ring beschützen und einen Rebound holen. Das sind ja so die primären Aufgaben von Aschi. Auf jeden Fall, ja. Das kann ich mir dann vorstellen, dass dann eher Anderson mit Davis zusammen auf der Platte steht. Aber ich glaube, Anderson wird, wenn fit, irgendwie an die 30 Minuten kratzen. Ich glaube, vor 2 Jahren oder letztes Jahr, solange er gespielt hat, hat er, glaube ich, 34 Minuten gespielt. Das ist schon eine ganze Menge, finde ich, für einen Bankspieler. Also, ich gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall. Das wird auch nochmal spannend. Gut. Und jetzt zum Highlight, das unspannender schon fast kaum sein könnte. MVP. Ja, wen hast du? Wäre vielleicht mal interessant zu sagen, wen würdest du denn zutrauen, auf Platz 3 zu landen? Weil ich glaube, das ist eigentlich so die viel interessantere Frage, die man ja auch öfters mal ja, lesen darf in irgendwelchen Foren. Ganz ehrlich, ich habe da jetzt, ja, okay, ich weiß jetzt nicht, ob du mich jetzt deswegen jetzt, naja, ich sag's einfach mal, Westbrook. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass der jetzt einfach übertrieben abgehen wird. Jetzt vor allem, wo Durant jetzt am Anfang fehlt. Viele mögen ihn auf der 1 nicht, beziehungsweise als Point Guard mögen sie ihn nicht. Ich bin totaler Fan von ihm. Ich mag diese athletischen Point Guards. Und ist auf jeden Fall jemand, der immer, wenn er Bock hat und wenn er wirklich Vollgas gibt, auch dir ein Triple-Double und sowas liefern kann. Von daher, ich sag Westbrook und hab in Klammern noch einen von den beiden aus Los Angeles, Chris Paul oder Blake Griffin. Aber da war ich vorsichtig. Ich wusste nicht genau wen. Und weil die eben sich beide ein bisschen gegenseitig im Weg stehen, habe ich jetzt mal Westbrook hingeschrieben. Nee, also ich bin ja einer immer gewesen, der sehr kritisch mit Westbrook umgegangen ist, einfach weil ich ja, das zeigt er ja auch in den Playoffs, ne? Also in den Playoffs, wie viel Triple Doubles hat er aufgelegt? Ja, Das hat ja also so der unfassbare Zahlen geaveraged. Also 8 ist, Assists. es Wie ist war das? krank, Das also ist krank, ja. wenn er Bock hat und wenn es ihm auch, wenn er einen guten Tag hat und ihm irgendwelche Sachen gelingen, dann ist es krank, was Ja. Westbrook kann. Also von daher, ich denke mir dann immer so, da fehlt nicht mehr viel und du bist ein absoluter Superstar. Und bei ihm sehe ich nur in den vergangenen 2 Jahren so ein Stück weit Stagnation. Das ärgert mich so tierisch, auch weil er ein Stück weit, ja, die Schwachstelle oder die ausgemachte Schwachstelle der Thunder in den Playoffs gewesen ist, zum Beispiel gegen die Grizzlies. Die Grizzlies haben ganz klar gesagt, ey, Tony Allen nimmt KD an die Kette. Wir wollen, dass Russell Westbrook den Ball in der Hand hat und wir wollen auch, dass Russell Westbrook irgendeinen Step-Back, Fadeaway-Jumper mit einem Fuß auf der Dreierlinie dann nimmt. Weil das Ja. macht, dazu tendiert er einfach. Ne? Also Ja, es das ist. stimmt, ja. Und das. Ich glaube schon, dass ich irgendwann mal das nicht mehr sehen werde von ihnen, aber das muss er halt jetzt erst nochmal beweisen. Ne? Aber ich finde. Irre, also ich will mich nicht anhören wie so ein kleiner doofer Hater, genauso wie bei James Harden. Seine Klasse kann ich auch anerkennen. Aber wie gesagt, so Westbrook ist für mich vom Talent her und von dem, was er auch in den Playoffs geleistet hat, ich finde, das ist total untergegangen. Auch das waren, ganz ehrlich, das waren MVP-Nummern. So, also du Ganz kannst klar, ja. nicht, ich habe die Statline nicht mehr ganz im Kopf, aber es waren irgendwas mit 5 Rebounds, glaube ich, 8 Assists und weit, weit über 20 Punkte. Und das ist einfach heftig. So, braucht man nicht drüber Für einen reden. Point Guard. Für einen Genau. Point Guard sehr, sehr gut, ja. Was glaubst denn du, könnte er sich denn noch, also dieses clevere Spielen und bessere Entscheidungen treffen, jetzt ohne Durant, jetzt am Anfang der Saison? Denkst du, es wird ihm vielleicht über den Lauf der Saison helfen können, oder? Das ist interessant, ja. Ich meine, eben, ich habe ja schon gesehen, dass sich einige Leute extrem jetzt lustig machen. Und wir haben ja auch, ich habe dir ja im Vorfeld des Spots gesagt, so, dass irgendwelche Leute jetzt sagen, okay, der nimmt 50 Würfe pro Spiel. So, einfach so, weil Westbrook einfach jetzt in dieses Schema, in das ich ihn ja jetzt auch schon ein Stück weit gesteckt habe, diese nicht immer glückliche Wurfauswahl etc. Aber ich. Wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass das so schlimm sein wird. Ich glaube auch, dass viele Leute ihm jetzt ein Stück weit Unrecht tun. Und ich glaube und beziehungsweise ich hoffe, dass er und Serge Ibaka lernen, miteinander zu spielen. Und dass Serge Ibaka richtig in die Offensive eingebunden wird und Russell Westbrook. Weil ich glaube, wenn KD dann wiederkommt, und mal davon abgesehen, ist für mich ein Pick and Roll von KD und Westbrook einfach ein tödlicher Spielzug. Ja. Das, oder Pick and Pop, was auch immer. Also irgendwas mit den beiden. Also ich hoffe es. Ich wünsche ihm nur jetzt, wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass er das ein Stück weit jetzt hinkriegt, ja. Aber das muss er dann auch hauptsächlich dann wieder zeigen, wenn KD wieder da ist und dann auch mal KD in der Crunch-Time im Zweifel mal den Wurf überlässt. So, Auf jeden Fall, ja. das sind die Dinge. Aber man muss auch einfach mal kurz noch dazu sagen, also Westbrook. Ist ja einfach, der auch von solchen irren Entscheidungen eben lebt. Ja, also Ja, klar. vielleicht wäre er nie, Dreier-Mann. genau, vielleicht wäre er nie so gut geworden, wenn er nicht wirklich so positiv krank im Kopf wäre und wirklich auch mal mit 23 Sekunden auf der Shot Clock noch einen Wurf nimmt oder so. Also ja, ich hoffe einfach mal, dass er cleverer spielt und ein bisschen mehr Basketball-IQ zeigt, aber ja, also ich habe ihn da jetzt mal auf 3. Ist cool. Auf jeden Fall. Ist jetzt eine Sache, die wahrscheinlich nicht viele Leute gesagt hätten. Aber ich bin auch mal froh, dass hier im Klatsch-Podcast, wo es ja immer sehr, sehr viele, ja, wie sagt man, Zustimmungen ja, oder Zustimmung, ja. wenn es um Hate bei Westbrook ging, auch immer, dass man das jetzt nochmal positiv hier nochmal klarstellt, dass der Typ einfach krank ist, im positiven Ja. Sinne. Also Leute, ich bin hier bei NBA aktuell, bin ich der absolute Westbrook-Guy. Ja, Timo hast du da wahrscheinlich gegen dich, aber. Ja, ich habe es auch schon mal gesagt. Also würde ich mit dem Timo mal im Podcast sein, wir würden uns in so einigen Punkten widersprechen. Schönen Gruß an Timo übrigens Ja, hier. eine gute Besserung. Ich muss Gute auf jeden Besserung. Fall mal so ich denke mir da mal so Thesen aus und stell euch die beiden und ihr diskutiert dann. So als, Ja. ich weiß nicht, ESPN hat auch solche Diskussionsformate. Ich würde da gar nichts zu sagen, ich würde euch dann wahrscheinlich einfach nur zuhören. Ich glaube, das wäre So, ziemlich amüsant. Shaq und Chuck. Chuck, ja. Wer möchtest du denn Okay. sein? Bist du Jack oder Chuck? Ja, da ich ein bisschen mehr was auf den Rippen habe, denke ich mal, ich bin Chuck, oder? Ich weiß nicht, wie viel du Obwohl, auf den Rippen hast, aber Shaq hat es ja auch, ne? ja, obwohl O'Neal auch nicht gerade der Dünnste ist, ne? Aber bei ihm ist es gleichmäßiger verteilt, würde ich mal sagen, aufgrund der Größe. Ich habe den Arsch vor Naja. O'Neal, deswegen will ich eigentlich Shaq sein. Timo kann, weiß ich nicht. Wer ist denn noch? Kenny Smith? Glaube ich, ist er noch bei, ist halt die NBA. ja. Ach, was auch immer. Komm, MVP, wen hast du Okay, dann denn? bist du Shaq. Ja, gerne. Nochmal die Frage bitte. Wer wird denn jetzt MVP? KD oder LeBron? So, also ich hatte jetzt bis vor gerade eben noch Durant da stehen. Okay. Sorry Timo, dass ich hier Durant da stehen habe, aber einfach aus dem Grund, weil ich dachte, dass jetzt in Cleveland, also die Aufgaben werden jetzt alle ein bisschen verteilt. Rebounding übernimmt ein bisschen mehr jetzt Kevin Love. Playmaking, also dementsprechend vielleicht auch ein bisschen mehr Assists zahlen wird, vielleicht Kyrie Irving haben. Und also ich denke mal, dass die Stats von LeBron bisschen, also die Zahlen, die drei wichtigsten Zahlen, sage ich jetzt mal, ein bisschen runtergehen. Vielleicht jetzt nicht im Scoring, aber eben in Assists und Rebounds. Und er wird zwar immer noch mega effizient sein, alles, und er wird immer noch super spielen. Das soll jetzt überhaupt kein LeBron-Hate sein hier an der Stelle. Also, aber jetzt, nachdem ich mitbekommen habe, dass er verletzt ist, habe ich jetzt hier ganz klar LeBron da stehen. Also, ich denke trotzdem, dass er zusammen mit KD immer die besten Zahlen in der Liga auflegt. Und jetzt, wo KD am Anfang verletzt ist, vielleicht braucht er auch am Anfang wieder ein bisschen, um reinzukommen. Also, Durant. Deswegen denke ich mal LeBron. Solange er, ja, also solange Durant jetzt nicht dabei ist, wird er sich da auf jeden Fall mal schon mal einen Vorsprung erarbeiten. Ja, du hast ein Schlüsselwort schon angesprochen. Für mich ist es halt Effizienz. Weil ich glaube, LeBron kann auch mit dem Platz, der für ihn geschaffen werden kann, also wirklich so ein Stretch-Vierer, den es wahrscheinlich nicht sehr viel besser in der NBA gibt. Jetzt sehen wir mal von Dirk ab. Aber halt KD ist halt, ach, Kevin Love ist halt einer, der unfassbar das Feld dann auch breit machen kann. Und Irving, also es, Dion Waiters ja auch. Also ich meine, die Cavs, die werden Ja. schon konstant mit dieser Princeton Offense oder von dieser Princeton Offense inspirierten Offense, was auch immer, viele Dreier nehmen und dementsprechend, also ich glaube, dass LeBron wirklich von den Effizienzwerten her ein Monsterjahr haben könnte, was dann auch vielleicht diese, du hast es ja angesprochen, wahrscheinlich oder ziemlich sicher Assist-Zahlen und Rebound-Zahlen runter. Aber wenn er irgendwie, boah, ich meine, ich will keine Zahl aufstellen, die dann völlig unrealistisch ist, aber wenn er einfach bei der Effizienz nochmal eine Schippe draufpacken würde, was ja ohnehin schon immer ein riesiges Argument für ihn ist, dann glaube ich einfach, muss man dem besten Spieler der Welt oder dem komplettesten Spieler der Welt dann jetzt mal nach einem Jahr Pause wieder einen MVP-Award auf den Kaminsims stellen. Ja, auf jeden Aber Fall. KD Und bringt halt einfach Zahlen, ne? Das ist ja, Amok. deswegen, also es heißt ja Most Valuable Player und wird von Journalisten gewählt. Ich meine, wird es jetzt da wirklich darum gehen, wer der wirklich beste Spieler ist, dann würden wir wahrscheinlich alle sagen LeBron, weil er ist einfach der Beste, beziehungsweise kommt, wie du schon gesagt hast, kompletteste Spieler, mega effizient, mega Hammer Stats. Aber Durant ist halt nochmal ein Stück weit besser im Scoring und muss einfach auch viel mehr im Team von OKC machen als LeBron. Jetzt im Team der Cavs, denke ich jetzt mal. Also LeBron hat einfach nicht mehr so groß, also nicht mehr diese krasse Last auf sich wie in Miami letztes Jahr zum Beispiel. Und deswegen hatte ich am Anfang Durant da stehen. Aber gut, mit der Verletzung, ich denke mal. Da wird sich auf jeden Fall LeBron einen Vorsprung erarbeiten. Aber anderer Kontext, wer hätte KD in der vergangenen Saison MVP gewonnen, wenn Russell Westbrook fit gewesen wäre? Oder beziehungsweise wären seine Stats dann immer noch so krank gewesen, mit Westbrook dauerhaft im Team? Das ist auch so eine Sache, ne? Ja, stimmt, ja, hast auch recht. Aber wobei ich mir immer denke, so, die beiden müssen, die ziehen doch so viel Defense auf, also. Wenn die beiden auf dem Platz stehen, dann muss man die erstmal beide unter Kontrolle Ja. gehalten und das macht doch eigentlich viel mehr Platz für den anderen. Also würden die beiden beziehungsweise Westbrook ein bisschen intelligenter mit ihm zusammen spielen können und vielleicht auch im Zuge jetzt noch mit Ibaka und vielleicht noch mit den anderen Rollenspielern cleverer einsetzen, dann glaube ich, könnte man noch krassere Stats, aber das ist eben wieder so eine Sache halt vom Coach und wie gesagt von den Rollenspielern etc. Aber ja, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall könnte auch so sein, dass wenn Westbrook die ganze Zeit fit gewesen wäre, dass die Zahlen nicht so krass wären. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall durch für heute. Ich hoffe auch, dass es einigermaßen fachkundig gewesen ist, dieses Gespräch. Ja, ganz kurz noch, ganz kurz Ja, noch. was denn? Wen hast denn du bei der MVP noch so auf drei, Ach vier so, ungefähr? deswegen, Bald hast du. ich habe da gar nicht drauf geantwortet, weil du die Ja, beiden schon genau. gesagt hast. Ich denke auch einfach, ich muss jetzt erstmal rausfinden, wer wirklich besser ist. Also, nee, wer wirklich besser ist, ist doof, weil. Chris Paul ist der bessere Two-Way-Spieler, keine Frage, als Blake Griffin. Aber ist Blake Griffin nicht einer, der in der Wahrnehmung der Journalisten vielleicht besser ist, dadurch, dass er auch Highlights ohne Ende abliefert, dass er wahrscheinlich wieder Monster-Stats haben wird? Andererseits, wenn Doc Rivers mal einem Blake Griffin und einem DeAndre Jordan beibringt, nicht so egoistisch zum Rebound zu ziehen und die einfach ein besseres Rebound-Team werden und dafür halt ihre individuellen Zahlen ein bisschen leiden lassen, da muss man da auch wieder aufpassen, ne, dass die so ein Key-Stat nicht runtergeht. Von daher, ich würde sagen, um es kurz zu machen, Chris Paul. Und dann warte ich noch irgendwie auf so ein Überraschungsteam. Also da ist für mich, New Orleans ist für mich so ein Team, das wirklich gut sein könnte, wenn alles passt. Und da ist halt auch Anthony Davis einfach in aller Munde, liefert Highlights, liefert Defense, kann viel und er wird dann wahrscheinlich so the next big thing sein. Und ich weiß halt nicht, wann die ersten oder die ersten Stimmen in großer Anzahl dann für ihn kommen. Also Auf jeden Fall, Paul, Blake und Davis hätte ich dann jetzt so gesagt, spontan. ja. Ja, also kann man auf jeden Fall mit sowas rechnen. Ich meine, letztes Jahr hatte auch keiner gedacht am Anfang der Saison, dass Joakim Noah irgendwo unter den, ich glaube, Top 5 war, glaube ich, Ja. landen wird und also man muss echt mal schauen. Gut, Gut. dann war es das jetzt aber, ne? Das war's jetzt, ja. Okay. Ja, danke auf jeden Fall für das Gespräch. Wir müssen auf jeden Fall an dieser Idee arbeiten, dass wir uns mal irgendwie gegenseitig mit Thesen bewerfen und die diskutieren. Auf jeden Fall habe ich Das richtig Bock heißt, drauf, ich ja. auch. Vielleicht irgendwie dann auch noch, ich glaube, mit Preview-Podcasts war das jetzt noch nicht alles. Vielleicht machen wir noch irgendwie mal sowas wie Bold Prediction oder irgendwelche Thesen, die wir diskutieren zu dritt. Dann Ja. hoffentlich. Würde mich definitiv freuen, wenn du dabei bist, aber dann müssen die Leute sich halt wieder eine Woche gedulden, weil, ja, passiert halt noch einmal die Woche. Ja, Aber bis dahin. wir sind ja auch Studenten und Genau, haben zu ja. tun. Studenten haben ja so viel zu tun. Aber Ja, gut. gut, komm. Bis dahin, Okay. ne? Hau Also rein. dann, bis dann, ciao. Ciao. You know what's clutch?